Das Bildnis des jungen Hitler. Leider muss ich diesen Abschnitt mit einer negativen Feststellung beginnen. Ich besitze keine fotografische Aufnahme, die Adolf Hitler in den Jahren unserer Freundschaft zeigen würde. Ich erinnere mich auch nicht, jemals eine solche besessen zu haben. Wahrscheinlich gibt es überhaupt kein Bild Hitlers aus dieser Zeit. An sich ist das Fehlen fotografischer Aufnahmen aus jenen Jahren durchaus verständlich. In der Zeit kurz nach der Jahrhundertwende gab es noch keine fotografischen Apparate, die man bequem mit sich führen konnte. Und hätte es solche gegeben, wir beide würden bestimmt keinen solchen Apparat besessen haben, denn wir waren arme Teufel, die ihren letzten Kreuzer für eine Opernaufführung oder ein Symphoniekonzert opferten. Man ging, wenn man sich fotografieren lassen wollte, ins Atelier. Das war eine ebenso umständliche wie kostspielige Sache, die man sich vorher gründlich überlegte. Eigentlich wurde man nur bei besonderen Anlässen wie Taufen, Firmungen, Hochzeiten fotografiert. Mein Freund besaß, soviel ich mich erinnern kann, niemals ein Bedürfnis, fotografiert zu werden. Er war nämlich alles weniger als eitel. Soviel er auch mit sich beschäftigt war, Eitelkeit im gewöhnlichen Sinne war ihm fremd. Ich möchte sagen, eitel zu sein war ihm zu wenig. Er war zu intelligent dazu und außerdem so sehr von seiner besonderen Art überzeugt, dass für Eitelkeit kein Platz war, auch dann nicht, als Stefanie in sein Leben trat. Vielleicht ist diese mangelnde Eitelkeit schuld, dass es von ihm keine Jugendbildnisse gibt. Von mir selbst habe ich mehrere. Man kann die bisher bekannt gewordenen wirklich authentischen Bildnisse aus der Kindheit und Jugend Adolf Hitlers an den Fingern einer Hand abzählen. Da ist zunächst die bekannte Aufnahme, die im Jahre 1889 vom kleinen Adolf gemacht wurde, wenige Monate nach der Geburt. Dieses kleine zarte Kinderbildnis enthält bereits alles, was später für die Physiognomie Hitlers typisch ist. Die eigenartigen Proportionen von Nase, Wange und Mund, die hellen, durchdringenden Augen, sogar die in die Stirne hineingekämmten Haare. Alles noch von kindlicher Einfalt gekennzeichnet. Noch ein anderer Umstand fällt an diesem ersten Bildnis Hitlers ganz besonders auf, die große Ähnlichkeit Adolfs mit seiner Mutter. Ich habe diese Ähnlichkeit, als ich Frau Hitler das erste Mal sah, gleich festgestellt. Sie wird aber jedem deutlich, der dieses Kinderbildnis mit dem Bildnis der Mutter vergleicht, das übrigens auch ein fotografisches Meisterstück ist. Die Ähnlichkeit ist geradezu frappant, wie aus dem Gesicht geschnitten, möchte man sagen. Hingegen glich Paula, die Schwester Adolfs, ganz dem Vater. Ich kannte den Vater Adolfs nicht mehr und musste mich daher auf die Aussagen der Mutter berufen. Es folgen die Bilder aus Hitlers Schulzeit, durchwegs Gruppenaufnahmen der Schulklasse, die er jeweils besuchte. Einzelbilder aus dieser Zeit sind nicht bekannt geworden. Wo solche auftauchen, handelt es sich um Ausschnitte aus diesen Klassenbildern. Man erinnert sich noch selbst gut, wie es dabei zuging. Der Fotograf sagte sich an, die Klasse versammelte sich im Schulhof. Die unterste Reihe musste auf dem Boden sitzen oder sich links bzw. rechts mit dem Ellenbogen aufgestützt auf den Boden legen, damit ein genau symmetrisches Bild entstand. Die nächsten Mitschüler saßen auf Bänken, die folgenden standen darauf und für die letzten wurden noch Bänke übereinander gestellt. Ich schildere dies nur deshalb, weil die Spannung, die diese Vorbereitungen bei den Kindern auslöste, deutlich an ihren Gesichtern abzulesen ist und einen freien, ungezwungenen Ausdruck verhinderte. Mit ernstem, durchaus unkindlichem Schulgesicht starrten sie nun auf das Objektiv. Der Schüler Hitler ist schwer aus diesen 40 und mehr Gesichtern herauszufinden, die sich, besonders in der bäuerlichen Volksschulklasse, gleichen wie ein Ei dem anderen. Meistens muss erst ein Pfeil oder ein Kreuz den Beschauer auf das richtige Gesicht hinlenken. Der einzige Ausdruck, der daraus abzulesen ist, ist der einer reservierten Neugierde, wie dieser umständliche Fotograf seine Sache zu Ende bringen wird. Man muss sich hüten, in dieses verschlossene Schulgesicht Dinge hineinzulegen, die nicht drinnen stehen. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Das Antlitz Hitlers ist bei diesen Aufnahmen immer dasselbe. Obwohl eine beachtliche Zeitspanne zwischen den einzelnen Aufnahmen liegt, ist es stets das gleiche fremde Gesicht, als hätte es sich nicht verändert. Ich finde, dass darin, noch völlig unbewusst, jene eigentümliche Konsequenz zum Ausdruck kommt, jenes sich nicht ändern können, das mir als der wesentlichste Charakterzug Hitlers erscheint. Man hat auch darauf hingewiesen, dass ich Hitler auf diesen Gruppenbildern stets einen bevorzugten Platz ausgesucht habe. Auf dem Klassenbild von 1899 aus der 4. Volksschulklasse in Leonding steht Hitler in der Mitte der obersten Reihe. Bei der Aufnahme von 1901 in der 1. Klasse der Linzer Realschule steht er wieder in der obersten Reihe, diesmal ganz rechts. Damit wäre alles, was über die Bildnisse des jungen Hitler zu sagen ist, gesagt. Wenn nicht der Zufall die Zeichnung eines Mitschülers aus der 4. Klasse Realschule in Steyr, der letzten Schulklasse, die Hitler besuchte, erhalten hätte. Diese Zeichnung stammt aus dem Jahre 1905. Dieser Mitschüler Sturmlechner, der den jungen Hitler porträtierte und auf den oberen Rand stolz hinschrieb, nach der Natur, war selbstverständlich ein Dilettant. Das sieht man seiner Zeichnung an, die alles eher als künstlerisch ist. Wahrscheinlich konnte Sturmlechner nur im Profil zeichnen, weil er sich so strenge daran hielt. Was vom Profil abwich, machte ihm Schwierigkeiten. Die Nase ist schlecht gezeichnet, bei der Zeichnung der Haare versagte seine Kunst völlig, auch wenn die Haare damals zufällig nach der Natur so ausgesehen haben. Trotzdem liegt über der Bleistiftskizze ein eigentümlicher Reiz, ist doch der Ausdruck ungekünstelt und natürlich. Wenn ich aus der Skizze von Sturmlechner nur das knappe Profil nehme, deckt sich das Bild ziemlich genau mit dem Erinnerungsbild, das ich von meinem Jugendfreund in mir trage. Die Sturmlechner-Zeichnung hat ein sehr bewegtes Schicksal. Viel Unfug wurde damit getrieben. So hat zum Beispiel ein Autor, der über die Wiener Elendsjahre Hitlers berichtet, dem typischen Profil einen steifen Halbzylinder aufgesetzt, in die Krawatte eine Hakenkreuznadel gesteckt und das Bild für eine Zeichnung aus den späteren Jahren in Wien ausgegeben. Das Profil konnte man ja gelten lassen, wenn man wusste, wie sehr sich Hitlers Physiognomie gleich geblieben ist. Aber jener Autor wusste nicht, dass Hitler niemals einen Halbzylinder getragen hat. Adolf liebte dunkle, weiche Hüte, nichts anderes. Wie hat er über diese Melonen gespottet? Damit bin ich mit allem, was sich auf die Bildnisse des jungen Hitler bezieht, am Ende. Ich will lediglich versuchen, mit Worten einiges über die Erscheinung meines Jugendfreundes zu ergänzen, obwohl ich mir der Unzulänglichkeit dieses Versuches bewusst bin. Hitler war mittelgroß und schlank, damals schon etwas größer als seine Mutter. Seine Gestalt wirkte absolut nicht kräftig, eher etwas hoch aufgeschossen und schmächtig. Er war ja auch gar nicht stark. Mit seiner Gesundheit war es ziemlich schlecht bestellt, was er selbst am meisten bedauerte. Vor dem nebligen und feuchten Linzer Klima während der Wintermonate musste er sich schützen. Tatsächlich war er fallweise zu dieser Zeit unpässlich und hustete viel. Mit einem Wort, er war auf der Lunge schwach. Die Nase war sehr ebenmäßig und wohl proportioniert, keineswegs markant. Die Stirne war hoch und frei, ein wenig zurückfliehend. Es tat mir immer leid, dass er schon damals die Gewohnheit besaß, den Scheitel möglichst weit in die Stirn zu streichen. Im Übrigen kommt mir diese übliche Stirn-Nase-Mund-Beschreibung sehr lächerlich vor, denn in diesem Antlitz waren die Augen etwas so Bevorzugtes, dass man alles andere gar nicht beachtete. Ich habe nie mehr in meinem Leben einen Menschen gesehen, bei dem, wie soll ich es nur ausdrücken, die Augen so gänzlich das Antlitz beherrschten wie bei meinem Freund. Es waren die hellen Augen seiner Mutter. Aber der etwas starre, durchdringende Blick war beim Sohne noch gesteigert, in gewissem Sinne überhöht worden und erhielt noch mehr Kraft und Ausdrucksfähigkeit. Es war unheimlich, wie sich der Ausdruck dieser Augen ändern konnte, insbesondere wenn Adolf sprach. Mir bedeutete seine dunkle, sonore Stimme an sich viel weniger als der Ausdruck der Augen. Adolf sprach ja tatsächlich mit den Augen. Auch wenn der Mund schwieg, wusste man, was er sagen wollte. Als er zum ersten Male in unser Haus kam und ich ihn meiner Mutter vorstellte, sagte diese abends vor dem Schlafengehen zu mir: »Was hat nur dein Freund vor Augen?« Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass mehr ein Erschrecken als Bewunderung in ihren Worten lag. Wenn man mich mitunter fragt, worin sich das Ungewöhnliche dieses Mannes während seiner Jugendzeit am deutlichsten angekündigt hat, kann ich nur zur Antwort geben: in den Augen. Natürlich war auch seine ungewöhnliche Rednergabe auffallend, doch war ich noch zu unerfahren, um daran besondere Erwartungen zu knüpfen. Ich war ja überzeugt, dass Hitler einmal ein großer Künstler werden würde. Ein Dichter, glaubte ich zuerst, dann ein bedeutender Maler. Bis er mich dann in Wien überzeugte, dass seine Begabung auf dem Gebiete der Architektur läge. Doch für diese künstlerischen Absichten war seine Rednergabe nicht notwendig, ja eher hemmend. Trotzdem hörte ich ihm immer wieder gerne zu. Seine Sprache war sehr gewählt. Er lehnte den Dialekt ab, insbesondere das Wienerische, das ihm in seiner weichen, melodiösen Art im Innersten zuwider war. Eigentlich sprach Hitler gar nicht im üblichen Sinne Österreichisch. Eher konnte man sagen, dass in seiner Sprechweise, insbesondere in der Rhythmik seines Sprechens, etwas Bayerisches, und zwar Niederbayerisches, lag. Vielleicht war dafür entscheidend gewesen, dass er sich von seinem 3. bis zu seinem 6. Lebensjahre, also in der Zeit des eigentlichen Spracherwerbes, in Passau befand, wo der Vater damals Zollbeamter war. Ohne Zweifel war mein Freund Adolf von frühester Jugend an rednerisch begabt. Er wusste es auch. Er sprach gerne und anhaltend. Manches Mal, wenn er sich gar zu weit in seinen Fantasien verlor, stieg in mir der Verdacht auf, dass alles, was er da sagte, bloß eine Redeübung sei. Doch dann wieder verwarf ich diese Meinung. Hatte ich nicht eben alles, was er gesagt hatte, buchstäblich für wahr genommen? Dann wieder erprobte Adolf geradezu seine rednerische Überzeugungskraft an mir oder anderen. Ein unvergessliches Beispiel blieb mir in Erinnerung, wie der kaum 18-Jährige meinen Vater überzeugte, dass er mich aus seinem Betriebe freigeben und zum Studium an das Konservatorium nach Wien schicken müsse. Bei der schwerfälligen und verschlossenen Natur meines Vaters eine gewiss ungewöhnliche Leistung. Seit jenem für mich entscheidenden Beweis seiner Begabung hielt ich bei Hitler nichts mehr für unmöglich, das sich durch eine überzeugende Rede erreichen ließ. Meistens pflegte er sie durch gemessene und überlegte Gesten zu unterstreichen. Hin und wieder, wenn er über eines seiner Lieblingsthemen sprach, über die Donaubrücke, den Ausbau des Museums oder gar den unterirdischen Bahnhof, den er für Linz vorgesehen hatte, unterbrach ich ihn und fragte, wie er sich denn die praktische Verwirklichung dieser Projekte vorstellte, wir seien doch nichts als arme Teufel. Da sah er mich dann so fremd und feindselig an, als hätte er meine Frage gar nicht verstanden. Ich erhielt auch niemals eine Antwort darauf. Höchstens schnitt mir eine sehr bezeichnende Geste der Hand das Wort ab. Später gewöhnte ich mich daran und fand es durchaus nicht mehr lächerlich, wenn der 16- oder 17-Jährige Riesenprojekte entwickelte und mir bis ins Detail vortrug. Wenn ich mich bloß an seine Worte gehalten hätte, wäre mir das Ganze als müßiges Spiel oder als Wahnsinn erschienen. Aber die Augen überzeugten mich, dass es ernst gemeint war. Sehr viel hielt Adolf von einem guten Benehmen und exakter, sauberer Form. Mit peinlicher Genauigkeit beachtete er die Gebote des gesellschaftlichen Umganges, so wenig ihm an sich die Gesellschaft selbst bedeutete. In seinem Auftreten betonte er stets die Stellung seines Vaters, der als Zollbeamter etwa den Rang eines Hauptmannes innegehabt hatte. Wenn er von seinem Vater sprach, ahnte man nicht, wie heftig er für sich selbst jede beamtete Stellung ablehnte. Trotzdem hatte er im Auftreten etwas sehr Genaues. Nie vergaß er, mir an meine Eltern Grüße aufzutragen. Auf keiner noch so flüchtigen Karte fehlte der Gruß an meine werten Eltern. In Wien, als wir gemeinsam bei einer Zimmerfrau wohnten, kam ich darauf, dass er sich abends immer sorgfältig die lange Hose unter die Matratze legte, um sich morgens an einer tadellosen Bügelfalte erfreuen zu können. Adolf wusste den Wert einer vorteilhaften äußeren Erscheinung sehr zu schätzen. Wenn er auch nicht eitel war, besaß er doch einen ausgeprägten Sinn für Selbstdarstellung. Unzweifelhaft besaß er großes schauspielerisches Talent, das er, gepaart mit seiner Rednergabe, vortrefflich einzusetzen wusste. Ich fragte mich manches Mal, weshalb Hitler bei diesen ausgesprochenen Fähigkeiten in Wien nicht weiter vorwärts gekommen sei. Erst später begriff ich, dass es ihm gar nicht darum gegangen war, beruflich aufzusteigen. Sich einen Brotberuf zu sichern, besaß er nicht den geringsten Ehrgeiz. Die Leute, die ihm in Wien begegneten, konnten den Widerspruch, der zwischen seiner gepflegten äußeren Erscheinung, seiner wohlgesetzten Sprache, seinem sicheren Auftreten einerseits und dem Hungerdasein, das er führte, andererseits bestand, nicht begreifen und hielten ihn entweder für hochmütig oder für angeberisch. Er war keines von beiden. Er passte einfach in kein bürgerliches Schema. Dabei war Hitler ein wahrer Künstler im Hungern, obwohl er, wenn sich die Gelegenheit bot, gerne gut gegessen hat. Zwar fehlte ihm in Wien meistens das nötige Geld hierfür. Besaß er solches, war er zu jeder Zeit bereit, auf das Essen zu verzichten, um sich dafür eine Karte für eine Theateraufführung lösen zu können. Was andere Lebensgenuss nennen, verstand er überhaupt nicht. Er rauchte nicht, er trank nicht, lebte zum Beispiel in Wien tagelang nur von Milch und Brot. Bei seiner Geringschätzung all dessen, was sich auf den Körper bezog, bedeutete ihm auch der Sport, der damals eben mächtig im Aufschwung begriffen war, nur wenig. Irgendwo las ich einmal, wie kühn der junge Hitler die Donau durchschwommen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wir gingen höchstens mitunter an die Rodel baden, das war aber auch alles. Der Bicycle-Club, der die unternehmungslustigen Radfahrer vereinte, interessierte ihn nur, weil dieser Club im Winter einen Eislaufplatz unterhielt. Aber auch dieser Eislaufplatz interessierte ihn weniger wegen der körperlichen Betätigung. Es ging ihm um das von ihm geliebte Mädchen, das sich dort in der Schlittschuhkunst übte. Der einzige Sport, den Hitler mit großem Eifer betrieb, war das Gehen. Er ging überall und immer. Selbst in der Werkstätte oder in meinem Zimmer schritt er ständig auf und ab. In der Erinnerung sehe ich ihn immer irgendwie in Bewegung. Er konnte stundenlang gehen, ohne zu ermüden. Die weite Umgebung von Linz haben wir kreuz und quer durchwandert. Es gibt wohl keinen Weg, den wir beide nicht beschritten haben. Seine Liebe zur Natur war sehr ausgeprägt. Allerdings liebte er die Natur auf eine ganz persönliche Art. Nicht, dass es ihn wie auf anderen Wissensgebieten gedrängt hätte, besondere Studien zu betreiben. Ich erinnere mich kaum, ihn mit naturwissenschaftlichen Büchern gesehen zu haben. Sein sonst unstillbarer Wissensdrang schien hier an eine deutliche Grenze gekommen zu sein. Zwar hatte er, wie er mir erzählte, während seiner Schulzeit einmal eifrig botanisiert und sich ein Herbarium angelegt, doch entsprang solche Beschäftigung ebenso wie die Anlage einer Schmetterlingssammlung oder das Sammeln von Mineralien mehr seinem jugendlichen Eifer als einer besonderen Veranlagung. Nicht das Einzelne in der Natur interessierte ihn. Er nahm die Natur vielmehr als ein Ganzes. Er nannte es das Draußen. Dieses Wort klang aus seinem Munde so vertraut, als hätte er es ein Daheim genannt. Tatsächlich fühlte er sich in der Natur zu Hause. Seine eigentümliche Vorliebe für nächtliche Wanderungen oder dafür, irgendwo in einer fremden Gegend über Nacht zu bleiben, war schon während der ersten Jahre unserer Freundschaft festzustellen. Die Natur übte auf ihn einen ganz ungewöhnlichen Einfluss aus, wie ich dies noch bei keinem Menschen beobachten konnte. Er war einfach draußen ein ganz anderer als drinnen in der Stadt. Es gab bestimmte Seiten seines Wesens, die sich überhaupt erst in der Natur offenbarten. Nie war er so gesammelt, so konzentriert wie auf den stillen Wegen durch die Buchenwälder des Mühlviertels oder nachts, wenn wir noch rasch auf den Freienberg liefen. Im Rhythmus des Gehens flossen auch seine Gedanken und Einfälle viel ruhiger und zielsicherer als anderswo. Einen eigentümlichen Widerspruch an ihm konnte ich mir lange Zeit nicht erklären. Wenn die helle Sonne in den Gassen schien und ein frischer, belebender Wind den Geruch der Wälder in die Stadt trug, trieb es ihn mit unwiderstehlicher Macht aus der engen, dumpfen Stadt heraus zu Wiesen und Wäldern. Kaum aber waren wir draußen, versicherte er mir, dass er auf dem Lande unmöglich mehr bleiben könne. Es wäre für ihn schrecklich, wieder in einem Dorfe, wie es Leonding war, leben zu müssen. Bei aller Liebe zur Natur freute er sich jedes Mal, wenn wir wieder in die vertraute Stadt zurückkamen. Als ich Adolf im Laufe der Zeit näher kennenlernte, wurde mir diese Gegensätzlichkeit seines Wesens verständlich. Er brauchte die Stadt, die Vielfalt und Fülle der Eindrücke, Erlebnisse und Begebenheiten, denn er fühlte sich an allem mitbeteiligt. Es gab nichts in der Stadt, das ihn nicht beschäftigt hätte. Er brauchte die Menschen mit ihren so widerspruchsvollen Interessen, ihren Bestrebungen, Absichten, Plänen und Wünschen. Nur in dieser mit Problemen geladenen Atmosphäre fühlte er sich wohl. Das Dorf war ihm, von diesem Standpunkt aus betrachtet, viel zu einförmig, zu unbedeutend, zu belanglos und daher für sein unbändiges Bedürfnis, sich mit allem zu beschäftigen, zu wenig ergiebig. Außerdem war eine Stadt schon an sich als eine Anhäufung von Bauwerken und Häusern für ihn interessant. Begreiflich, dass er nur inmitten der Stadt leben wollte. Andererseits brauchte er gegen diese ihn ständig bedrängende, beschäftigende Stadt, die seine Anlagen und Interessen auf das Höchste beanspruchte, ein wirksames Gegengewicht. Er fand es in der Natur, an der es auch für ihn nichts zu verbessern oder zu verändern gab, weil die ewig gleichen Gesetze, denen die Natur gehorchte, außerhalb des menschlichen Wollens blieben. Hier konnte er wieder zu sich selbst kommen, weil er sich nicht wie in der Stadt auf Schritt und Tritt veranlasst sah, Stellung zu nehmen. Mein Freund hatte eine ganz besondere Art, die Natur seinem Wesen dienstbar zu machen. Er suchte sich in der näheren Umgebung der Stadt einen stillen, von anderen kaum besuchten Platz, an dem er allein sein konnte. Seite 35 und 36 des Buches sind Bildseiten. Seite 35, Brief Adolf Hitlers an den Autor. Der Brief lautet folgendermaßen: Adolf Hitler, München, den 4. August 1933. Mein lieber Kubizek, erst heute wird mir dein Brief vom 2. Februar vorgelegt. Bei den Hunderttausenden von Schreiben, die ich seit dem Januar erhielt, ist es nicht verwunderlich. Umso größer war meine Freude, zum ersten Mal nach so vielen Jahren eine Nachricht über dein Leben und deine Adresse zu erhalten. Ich würde sehr gerne, wenn die Zeit meiner schwersten Kämpfe vorüber ist, einmal persönlich die Erinnerung an diese schönsten Jahre meines Lebens wieder wachrufen. Vielleicht wäre es möglich, dass du mich besuchst. Dir und deiner Mutter alles Gute wünschend, bin ich in Erinnerung an unsere alte Freundschaft, dein Adolf Hitler. Seite 36. August Kubitschek, oben eine Aufnahme aus letzter Zeit, links ein Bild aus den Jahren, da er mit dem damals 15-jährigen Hitler Freundschaft schloss. Weiter im Text. Immer wieder ging er dorthin. Jeder Busch, jeder Baum war ihm wohl bekannt. Nichts war um ihn, was ihn der Beschaulichkeit entrissen hätte. Wie die Wände einer stillen, vertrauten Kammer umgab ihn die Natur. So hatte er sich das Draußen zu einem Drinnen gemacht, indem er ungestört seinen leidenschaftlichen Plänen und Ideen nachhängen konnte. Lange Zeit hatte er sich für schöne Tage auf einer Bank des Turmleitenweges auf solche Art ein natürliches Studierzimmer eingerichtet. Dort las er in seinen Büchern, dort zeichnete und aquarellierte er, dort entstanden seine ersten Gedichte. Ein anderer, später bevorzugter Platz war noch einsamer und verborgener. Von dem Fußwege, der auf halber Höhe des Kalvarienberges ins Zaubertal führt, musste man nach Westen abzweigen und ohne Weg und Steg durch Gebüsch über große dunkle Steinplatten klettern, um diesen Platz zu erreichen, den niemand anderer fand. Wir setzten uns auf den höchsten, etwas überhängenden Felsen. Während Gebüsch und Bäume in dichtem Halbrund hinter uns die Welt abschlossen, lag frei unter unseren Füßen die Donau. Der Anblick des ruhig dahinziehenden Stromes hat Adolf immer von Neuem ergriffen. Unaufhaltsam aus dem Ewigen kommend, ins Ewige ziehend, drängte das mächtige Wasser nach Osten. Oft hat mir mein Freund da oben von seinen Plänen erzählt. Mitunter geschah es, dass ihm das Gefühl überwältigte. Dann ließ er seiner Fantasie freien Lauf. Ich erinnere mich, wie er einmal von dieser Stelle aus Kriemhildens Zug ins Hunnenland so anschaulich schilderte, dass ich glaubte, die mächtigen Schiffe der Burgunderkönige stromabwärts treiben zu sehen. Im Gegensatz zu dieser beschaulichen Einkehr standen unsere ausgedehnten Wanderungen. Man war damals schnell gerüstet. Das Einzige, was man benötigte, war ein kräftiger Spazierstock. Adolf trug zu seinem Werktagsanzug ein farbiges Hemd und als Zeichen, dass er heute eine große Wanderung vorhabe, statt der üblichen Krawatte nur eine geflochtene, in zwei Kordeln auslaufende seidene Schnur. Proviant nahmen wir keinen mit. Irgendwo draußen trieben wir dann, wenn uns hungerte, ein Stück trockenes Brot auf und tranken ein Glas Milch dazu. Was waren dies noch für herrlich unbeschwerte Zeiten? Wir verachteten Bahn und Wagen und gingen überall hin nur zu Fuß. Wenn unsere sonntägliche Wanderung mit einem Ausfluge meiner Eltern kombiniert wurde, was für uns den Vorteil hatte, dass wir von meinem Vater in irgendeinem Landgasthaus zu einem kräftigen Mittagsmahle eingeladen wurden, so marschierten wir früh genug aus, um die mit dem Zug nachkommenden Eltern schon am Zielorte erreichen zu können. Mein Vater, der noch mehr als ich froh war, nach 6 Tagen Arbeit in Schweiß und Staub wieder reine Luft in die Lungen zu bekommen, liebte vor allem das kleine idyllische Dörflein Walding, das inmitten prächtiger Obstgärten liegt und zur Blütezeit kaum aus den weiß oder rosa schimmernden Baumkronen herauszieht. Uns war Walding deshalb so sympathisch, weil der Rodelbach in der Nähe vorüberfließt, in dem wir an warmen Sommertagen gerne badeten. Der Bach mit seinem dunkelgoldenen Grund erinnert schon an die stillen Waldbäche aus der Heimat Adalbert Stifters. Aber die Rodel ist tückisch. Mitunter bilden sich gerade dort, wo man es am wenigsten erwartet, tiefe Tümpel, aus denen nur ein tüchtiger Schwimmer noch herauskommt. Eine kleine Episode ist mir in Erinnerung geblieben. Adolf und ich waren vom Gasthaus zum Bach hinübergelaufen, um zu baden. Ich war ein leidlich guter Schwimmer, auch mein Freund. Aber meine Mutter hatte doch keine Ruhe. Sie kam uns nach und stellte sich auf einen vorspringenden Granitblock, um uns bei den Schwimmkünsten zuzusehen. Der Fels, der schräg zum Wasser abfiel, war mit Moos bewachsen. Die gute Mutter, während sie uns ängstlich und besorgt zusah, glitt auf dem rutschigen Moos aus, fiel, wie sie stand, ins Wasser und versank in dem dunklen, unheimlichen Tümpel. Ich war zu weit weg, um sogleich helfen zu können, aber Adolf sprang sofort meiner Mutter nach und zog sie aus dem Wasser. Adolf ist meinen Eltern stets anhänglich geblieben. Bezeichnend, dass er noch im Jahre 1944 meiner Mutter zu ihrem 80. Geburtstage ein Lebensmittelpaket senden ließ. Adolf liebte besonders das Mühlviertel. Die weit ausschwingenden Höhen, die von Hügel zu Hügel den Blick freier machten und schließlich, ohne dass man zu einem richtigen Gipfel kam, das Panorama rundum aufschlossen, entzündeten ihn immer wieder. Da unten am hellen Silberband des Stromes lag, eng zusammengedrängt die Stadt. Über das weite, fruchtbare Bauernland ragten im Süden die Alpengipfel auf, an Föhntagen so klar, dass man jeden einzelnen von ihnen genau erkennen konnte. Vom Pöstlingberg aus, der ja auch kein Berg im eigentlichen Sinne dieses Wortes ist, sondern nur der Rand der zur Donau abfallenden Hochfläche, wanderten wir über den Holzpeudel und den Elendsimmerl nach Grammerstetten oder streiften durch die Wälder um die Ruine Lichtenhagen. Adolf vermaß das nur mehr spärlich vorhandene Mauerwerk und trug die gewonnenen Maße in das Skizzenbuch ein, das er ständig mit sich führte. Dann skizzierte er mit wenigen Strichen die ursprüngliche Burganlage, trug den Wehrgraben und die Zugbrücke ein und schmückte das Gemäuer aus freier Fantasie mit Zinnen und Erkern. Einmal überraschte er mich da oben mit dem Rufe: »Das ist der ideale Schauplatz für mein Sonett.« Doch als ich Näheres darüber erfahren wollte, erklärte er bloß: »Ich muss erst sehen, was daraus wird.« Und am Heimwege gestand er mir, dass er versuchen wolle, den Stoff, der ihn beschäftigte, zu einem Schauspiel auszubauen. Nach St. Georgen an der Gusen lief er hinaus, um festzustellen, welche Erinnerungen es dort noch an die berühmte Schlacht im Bauernkriege gäbe. Als wir die ganze Riedmark durchstreift hatten, ohne den geringsten Anhaltspunkt zu entdecken, kam Adolf auf eine merkwürdige Idee. Er war überzeugt, dass in den dort beheimateten Menschen eine ferne Erinnerung an diese große Schlacht lebendig geblieben sein müsste. Andern Tags zog er allein hinaus, nachdem er zuvor vergeblich versucht hatte, mich bei meinem Vater dafür freizubitten. 2 Tage und 2 Nächte blieb er draußen, was er dort erfahren hat, weiß ich nicht mehr. Nur weil Adolf sein geliebtes Linz auch einmal von Osten her sehen wollte, musste ich mit ihm auf dem unfreundlichen Pfennigberg herumklettern, für den die Linzer, wie er klagte, viel zu wenig Interesse hätten. Auch mir gefiel die Stadt von jeder anderen Seite besser als von dieser. Trotzdem saß Adolf stundenlang auf dieser unwirtlichen Höhe und zeichnete. Auch ein Besuch im benachbarten Steiereck konnte mich nicht für diesen Tag entschädigen. Hingegen bekam auch für mich St. Florian die Bedeutung eines Wallfahrtsortes der Kunst. Glauben wir doch, in dieser durch das Wirken Anton Bruckners geheiligten Umgebung unversehens noch dem Musikanten Gottes zu begegnen und in der herrlichen Kirche seine genialen Improvisationen auf der großen Orgel zu hören. Doch dann standen wir vor der schlichten, unter dem Chor in den Fußboden eingelassenen Grabplatte, wo man den großen Meister vor einem Jahrzehnt zur ewigen Ruhe gebettet hatte. Das wundervolle Stift, ein Prachtbau Jakob Brandauers, hat meinen Freund zu höchster Begeisterung entflammt. Dann stand er eine Stunde und länger, viel zu lange für mich, vor der herrlichen Prälatenstiege. Wie hat er die Prunkentfaltung in der Bibliothek bewundert? Doch den stärksten Eindruck hinterließ im Gegensatz, den die überladenen Räume und Säle des Stiftes mit dem schlichten Brucknerzimmer bildeten. Wenn er dieses einfache Mobiliar sah, bestärkte sich in ihm die Ahnung, dass auf dieser Erde geniale Schöpferkraft fast immer mit Not und Armut verbunden ist. Für mich waren solche Besuche sehr aufschlussreich, denn Adolf war im Grunde genommen eine verschlossene Natur. Er hatte immer einen bestimmten Bezirk seines Wesens, in dem er niemanden eindringen ließ. Immer gab es bei ihm unergründbare Geheimnisse, und in vielem blieb mir mein Freund für immer ein Rätsel. Aber es gab einen Schlüssel, der doch manches, was sonst verborgen blieb, aufschloss: die Begeisterung für das Schöne. Wenn wir vor einem so prächtigen Kunstwerk wie dem Stift St. Florian standen, fiel alles Trennende nieder. Dann konnte Adolf im Feuer der Begeisterung ganz aus sich herausgehen, und ich empfand das Glück dieser Freundschaft doppelt groß. Ich bin oftmals, ich glaube sogar von Rudolf Hess, als er mich in Linz einmal zu sich bat, gefragt worden, ob Hitler, so wie ich ihn in Erinnerung habe, eigentlich Humor gehabt hätte. Man vermisse das an ihm, erklärten die Leute aus seiner Umgebung. Schließlich sei er doch auch ein Österreicher, also müsse er ja auch etwas von dem so berühmten österreichischen Humor haben. Gewiss war der Eindruck, den man von Hitler bekam, insbesondere nur bei kurzer und flüchtiger Begegnung, der eines tiefernsten Mannes. Dieser ungeheure Ernst schien alles andere zu überschatten. Das war auch in jungen Jahren nicht anders. mit einem geradezu tödlichen Ernst, der absolut nicht zu einem 16- oder 17-Jährigen passen wollte, fasste er die Fragen an, die ihn bewegten. Und die Welt hatte tausend und abertausend Fragen an ihn. Er konnte lieben und bewundern, hassen und verachten, alles mit größtem Ernst. Aber eine Sache lächelnd beiseite lassen, das konnte er nicht. Auch wenn er sich für etwas, wie zum Beispiel den Sport, nicht persönlich interessierte, als Zeiterscheinung war ihm der Sport genauso wichtig wie alle anderen Probleme. Er kam bei diesen ununterbrochenen Auseinandersetzungen nie an ein Ende. Sein abgrundtiefer Ernst griff immer neue Fragen an und lieferte ihm einmal die Gegenwart keinen Stoff, so brütete er daheim stundenlang über Büchern und wühlte sich in die Fragen der Vergangenheit hinein. Dieser ungewöhnliche Ernst war seine nach außen hin auffallendste Eigenschaft. Dafür blieb vieles fort, was sonst die Jugend in diesem Alter kennzeichnet. Ein unbekümmertes sich gehen lassen, in den Tag hineinleben mit dem glücklichen Gedanken, kommt, wie es kommt, oder gar ein über die Schnur hauen, ein derbes Ausgelassensein. Nein, das gab es bei ihm niemals. Er wäre sich dabei, seltsamer Widerspruch, sehr unjugendlich vorgekommen. Der Humor wurde dadurch in die privateste Sphäre verbannt. Er blitzte nur hin und wieder durch, als handle es sich dabei um etwas Verpöntes. Meistens zielte dieser Humor auf Menschen seiner nächsten Umgebung, also auf einem Gebiet, auf dem es für ihn keine Frage, keine Probleme mehr gab. Deshalb mischte sich in seinen verbissenen und etwas grimmigen Humor häufig Spott, allerdings ein durchaus freundschaftlich gemeinter Spott. So sah er mich einmal in einem Konzert, wie ich Trompete blies. Es machte ihm ungeheuren Spaß, mich nachzuahmen, und er behauptete, ich hätte mit meinen aufgeblasenen Backen wie ein Engel von Rubens ausgesehen. Ich kann dieses Kapitel nicht schließen, ohne eine Eigenschaft des jungen Hitler anzuführen, auf die heute hinzuweisen, ich gebe das ohne weiteres zu, geradezu paradox klingt. Hitler war von tiefer Einfühlungsgabe und Teilnahme erfüllt. In geradezu rührender Weise nahm er sich meines Schicksals an. Ich brauchte ihm gar nicht zu sagen, wie es um mich stand. Er empfand alles, was mich bewegte, so unmittelbar, als wäre es ihm selbst geschehen. Wie oft hat er mir damit in schwieriger Lage geholfen? Er wusste immer, was ich brauchte und was mir Not tat. So intensiv er mit sich selbst beschäftigt war, so intensiv befasste er sich auch mit den Angelegenheiten von Menschen, die ihn interessierten. Es war durchaus kein Zufall, dass er es war, der meinem Leben dadurch, dass er bei meinem Vater für mich das Musikstudium durchsetzte, die entscheidende Richtung gab. Vielmehr kam dies aus einer allgemeinen Grundhaltung heraus, die ihn an allem, was mich betraf, ganz selbstverständlich teilnehmen ließ. Ich hatte manchmal das Gefühl, als würde er neben seinem eigenen Leben auch meines miterleben. So habe ich denn das Bild des jungen Hitler gezeichnet, so gut ich es aus meiner Erinnerung vermag. Die Frage aber, die damals unbewusst und unausgesprochen über dieser Jugendfreundschaft stand, ist für mich auch heute noch unbeantwortet geblieben. Was wollte Gott mit diesem Menschen?